Tag in Landstuhler, Folge 81, Mittwoch, 2. September, geht von Innsbruck über den Brenner nach St. Sigmund, Königsetappe, praktisch die Etappe, wo wir uns am meisten vorher Gedanken gemacht haben, wo wir das Hotel buchen werden oder wie lange wir fahren werden, ob wir schaffen, wie die Zeitplanung ist oder so. Also die Tourdaten sind 108 Kilometer auf brutale 1815 Höhenmeter. Im Endeffekt haben wir es geschafft mit einem 15er Schnitt am Berg 9 km/h. Und dass man es euch so vorstellen kann, Innsbruck liegt auf 581 Höhenmeter und der Brenner sind 1376 Höhenmeter. Frühstück war ganz gut. Wie gesagt, haben wir nochmal High Carb Loading gemacht. Ich habe gut noch Cappuccinos getrunken, also Kaffee, und habe mich praktisch nicht so ganz überfüllt wie sonst. Aber auf jeden Fall die Energiespeicher waren voll. Gestartet sind wir leider mit Nieselregen. Die erste Ansteigungen, also praktisch der harte Teil, musste ich leider ein bisschen schieben. Waren so Steigungen zwischen 12% und 14% dabei. Und auch, wie ich schon oft erzählt habe, mit dem Cube-Fahrrad macht das keinen Sinn. Also wie gesagt, das hat nur 8 Gänge. Das ist so hart übersetzt, du zerstörst dich direkt. Und im Endeffekt bist du auch nicht viel schneller, als wenn du schiebst. Kollege war da natürlich noch mit Unterstützung unterwegs, hat wie gesagt auf mich gewartet oder so. Jeder fährt am Berg jo sein eigener Stil. Und wie gesagt, hat sich dann so ein bisschen in die Länge gezogen, sage ich euch glatt ach. Aber die Routenführung mit dem Fahrrad, der Brenner hoch, ist schön. Also wie gesagt, man ist da abseits der Straße. Im Verkehr ist eigentlich nicht viel. Ein paar Höhenmeter sind in Anführungszeichen ein bisschen unnötig, ja, damit man halt weg vom Verkehr kommt. Aber wie gesagt, macht durchaus Sinn und ist wirklich sehr, sehr angenehm zu fahren. Was man muss, so eine Hausnummer haben. Es hat 5 Stunden gedauert, bis wir oben am Brenner waren. Mit dem Zug haben wir auch noch so als Notbackup recherchiert. Kannst du in 45 Minuten zum Brenner fahren? Kostet 8,90 Euro, ist das Fahrrad sogar drin. Aber wie gesagt, für uns war das auf jeden Fall keine Option. Wie gesagt, in Italien angekommen. Haben wir, wie gesagt, eigentlich keine große Pause gemacht, keine große Rast, einfach nur ein paar Bilder gemacht und sind dann direkt los auf die Abfahrt. Temperatur war ungefähr so 16, 18 Grad. Ich habe, wie gesagt, auch nochmal Windjacke angezogen und dann ging es praktisch Richtung Sterzingen. Das heißt, man fährt hier auf so einer alten Bahntrasse runter, auch abseits von der Autobahn und von der Landstraße fährt sich gut. Vom Asphalt eher. Ihr müsst aber dann auch denken, nicht das meine, man fährt ja nur verschwunden. Also in den Radwegen sind dann immer nur so kurze Steigungen drin, schon teilweise relativ haptisch mit 10-12% Steigung. Zwar nur 50 Meter lang, aber bringt euch schon mal schön ein bisschen aus dem Rhythmus. Also in Sterzingen angekommen, das war auch die erste Fußgängerzone, wo man in der Fußgängerzone, also die erste und einzigste, wo man Maske tragen musste. Und wie gesagt, relativ viel los. Die Leute haben in den Cafés gesessen. War ganz okay. Sind wir in den Supermarkt, haben uns ein bisschen mit Getränke und ein paar Teilchen eingedeckt. Also ich habe da eigentlich eher Tiroler Schinken und Speck gegessen und noch ein Brötchen dabei. Also erste Pause nach 7 Stunden. Ich müsste normalerweise ein bisschen besser wissen, dass man alle Stunde auf jeden Fall was essen sollte. Aber mit Essen habe ich es irgendwie am Berg dann nicht so, wenn ich mal gut gefrühstückt habe. Aber wie gesagt, das mit dem Getränke und Trinken hat eigentlich relativ gut geklappt. Was man schon natürlich sagen muss, ist, dass dann das landschaftlich schon sehr, sehr geil ist. Also auch wenn man, wie gesagt, an der Feste vorbeifährt und so. Also macht auf jeden Fall Spaß, ist auf jeden Fall ein Highlight. In der Pension in St. Sigmund sind wir angekommen, so um 19 Uhr, also eine Stunde vorm Sonnenuntergang, haben uns kurz geduscht, ein bisschen gechillt und sind dann ab in die Pizzeria. Uns vorwegzunehmen, eigentlich war die Hauptnahrungsquelle, außer der eine Abend, wo wir syrisch essen waren, eigentlich über Pizza. In verschiedenen Variationen, aber komme ich noch dazu. Dort hatten sie auch das erste Mal Apfelstrudel, den habe ich mir natürlich auch gegönnt. Zur körperlichen Verfassung, diesmal, also im Gegensatz zu der ersten Tour, keinerlei Krämpfe oder so Ausfallerscheinungen während der Fahrt. Ich habe mir das wirklich gut eingeteilt. danach auch die Beine ein bisschen mit Pferdesalbe behandelt, also eingerieben und auch immer schön Magnesium genommen. Also das hat wirklich super geklappt. Für meinen Kumpel mit dem E-Bike war die Fahrt wahrscheinlich nicht so angenehm, weil nachdem er die Steigung überwunden hatte, also auch am Brenner angekommen war, war der Akku schon ziemlich leer und er muss praktisch manuell fahren. Er hat auch ein bisschen Probleme im Knie gehabt, weil er dort am Samstag noch drauf gefallen ist. Also die ganze E-Boost, die ich dabei hatte, die hat er gebraucht. Aber wie gesagt, bei mir war ich wirklich gut, dass ich doch keinerlei Ausfallerscheinungen von der Beine hatte und vor allen Dingen, dass auch die Bandscheibe keinen Stress gemacht hat. Also die Wette und so waren relativ groß und relativ hart, aber da ich ja, wie gesagt, mir das Rückenschlafen angewohnt habe, wirklich hier keinerlei Ausfallerscheinungen. Dehnübungen habe ich rückwirkend betrachtet eigentlich auch nicht gemacht. Also deshalb toi toi toi, Klopf auf Holz, war das wirklich okay. Das nochmal noch, dass eine muss auch denn die Hausnummer habe. Also in meiner Gewichtsklasse 120 Kilo wiege ich leider aktuell. Also habe ich leider ein bisschen zugenommen, 12 Kilo im Vergleich zum Oktober, wo ich einen Bandscheibenvorfall habe, verbrennt man so 3700 Kalorien. Also rechnet dann Strava aus. Wie gesagt, also geile Etappe gehabt. Also Brenner hoch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also die 8,90 Euro für das Zugfahren lohnen sich nicht. Ist natürlich auch an der Stelle ein guter Hinweis für die Leute, wenn wirklich mal was schief geht, man ist total kaputt, hatte Hungerast oder so. Also es gibt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, hier günstig und auch auf jeden Fall den Brenner hochzukommen, indem man halt diese S-Bahn benutzt. Gut, dann danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich gucke mal, dass ich hier in der Folge schon die Link zu Strava und zu Relife einbauen kann. Wenn nicht, finden das dann in Twitter. Alles klar, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Die Hälfte ist geschafft.